Ich hab mich gefragt, wie kann ich nur diesen Tag überstehen? Und jetzt kann ich es sehen, wie die Sonne jetzt ganz langsam untergeht. Ich hab mich gefragt, wie kann ich nur diesen Tag überstehen? Und jetzt kann ich es sehen, wie die Sonne jetzt ganz langsam untergeht. Wie besoffen kann man sein, wenn man nur noch das Bett sucht und am nächsten Morgen mit dem Kater von dem Weckruf aus dem Traum gerissen wird, vom Bett geschmissen wird? Gestern wusste ich nicht, dass es heute so beschissen wird. Auf meinem Handy blinkt eine neue SMS. Es ist mein Kumpel, der mich stresst, weil die Freundin ihn verlässt. Was jetzt? Ich bin schuld an diesem Liebeskrieg, weil sie irgendwie meinte, dass er sie nicht liebt. Angeblich hätte ich was Komisches gesagt, was sie stutzig macht, der putzig, aber ich hab keinen Plan. Dieser Tag fängt auf jeden Fall gut an. Ich steh auf und ich lauf, aber stoße mir den Kopf an. Echt geil, denn jetzt dröhnt er noch mehr, ja. Und jetzt zeigt sich das Pech als Berserker. Es wird härter, denn ich hab gelernt, dass wenn du nach dem Glück suchst, dass du erstmal Pech hast. Ich hab mich gefragt, wie kann ich nur diesen Tag überstehen? Und jetzt kann ich es sehen, wie die Sonne jetzt ganz langsam untergeht. Ich hab mich gefragt, wie kann ich nur diesen Tag überstehen? Und jetzt kann ich es sehen, wie die Sonne jetzt ganz langsam untergeht. Ich hab mich gefragt, wie kann ich nur diesen Tag überstehen? Und jetzt kann ich es sehen, wie die Sonne jetzt ganz langsam untergeht. Ich hab mich gefragt, wie kann ich nur diesen Tag überstehen? Und jetzt kann ich es sehen, wie die Sonne jetzt ganz langsam untergeht. Diesen Tag überstehen, und jetzt kann ich es sehen, wie die Sonne jetzt ganz langsam untergeht, wie die Sonne jetzt ganz langsam untergeht.